Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Aus dem wunderschönen Würzburg wird es gepodcast mit Paul Löblich. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Englisch und Spanisch verfügbar. Este podcast también está disponible en castellano bajo el nombre Podcasteando. This podcast is also available in English by the name Podcasteando. Also gut, fangen wir an. Ah, was haben wir für heute? Erstens ein paar Kommentare, die ich einfach machen muss. So viele Gruppen. Gott im Himmel, das ist unglaublich. Wir haben schon über 40 Gruppen, die geschrieben haben, die ihre Musik freigelassen haben für unser Projekt. Und die haben schon uns über 140 Lieder. Das ist unglaublich. Ich habe 140 so geilen, so tollen Liedern. Ihr werdet es wirklich genießen. Zweitens. Es ist so arschkalt in Würzburg. Wir haben minus 2 und ich weiß nicht, vor einigen Tagen war es wesentlich wärmer und ich brauche jetzt meine Federjacke, um Müll rauszutragen, sonst würde ich wahrscheinlich sterben. Es ist scheißkalt. Und wenn ihr aus einem tropischen Land wie Venezuela kommt, es ist es ist nicht logisch, dass es schneit. Hier soll es nächste Woche schneien. Und bei uns gibt's, wenn es Regen gibt, dann tanzen wir aus Freude, weil es ein bisschen kälter wird. Kälter, das bedeutet 35. Gut, ich muss dann als drittens einen Fehler korrigieren, dass ich im Intro gemacht habe. Das ist in Show 00. Und zwar, da habe ich nur ein Lied gespielt und ich habe irgendwie aus irgendwelchem bescheidenen Grund gesagt, dass das Lied aus dem C aus der CD Plomo Revienta vom Jahre 1977 war. Das stimmt nicht. Es ist tatsächlich aus dem CD Plomo Revienta, aber aus dem Jahre 1997. Tut mir leid, danke an alle, die es gemerkt haben. Okay, und jetzt ein bisschen Information von der Gruppe Saltamontes, das ich letzte Woche gespielt habe. Ich hatte damals keine Information von dieser Gruppe, weil ich nur die MP3 bekommen habe, aber sie haben mir nie nichts was geschrieben von ihnen. Aber jetzt habe ich es. Diese Gruppe ist erst 1,5 Jahre alt oder so, vom Jahre 2003, dann haben sie erst angefangen und sie haben schon 2 CDs. Eine heißt Picknick Porqueria und das ist nicht schön. Das bedeutet sowas wie Müllpicknick oder sowas. Und die Themen, die ich hier habe, sind von einem zweiten CD namens Piva Piola. Das kann ich nicht übersetzen. Ich versuche, ein paar Lieder vom ersten CD zu bekommen. Nicht versprechen, aber ich versuche es. Gut. Sie singen so eine Mischung zwischen Kabarettmusik und etwas, was sie Alterno-Latino-Musik nennen. Das ist so eine Mischung, also lateinamerikanische alternative Musik und das stimmt. Jetzt habe ich auch die Namen von den Sängern und so. Die sind Mora Monteverde, sie singt und spielt die Gitarre. Hernán Buchino, der spielt Bassgitarre und singt. Adrián Rivoira, Gitarre und singt und Tomás Molina Schlagzeug und er singt auch, also alle singen super schön. Jetzt nehmen sie eine neue CD auf, ihr dritte CD schon und nehmen an einer neuen CD teil, das ist so um eine andere für eine andere Gruppe. Das ist eine Gruppe der 90er Jahre namens Don Cornelio. Die kenne ich leider nicht. Ich versuche ein Lied von denen zu bekommen und dann sprechen wir darüber. Und was noch? Ah ja, sie haben mir gesagt, dass sie ihren Namen geändert haben von Grasshoppers zu Saltamontes, weil die englische Version irgendwie denen ein bisschen fremd war. Und außerdem, sie hatten Angst, dass viele Leute es nicht aussprechen können. So, jetzt fangen wir an mit das Lustige. Sie, die Gruppe Saltamontes, haben mir Informationen von einer anderen Gruppe geschickt. Sie heißen El Horreo. Das schreibt man Horreo. Horreo, ja. Und diese Gruppe kommt auch aus Argentinien. Sie spielen schon ein bisschen länger, so wie 4 Jahre. Sie haben 3 CDs und sie sind recht gut. Ihre Webseite ist eloreova.com.ar. Das findet ihr auch in unser Weblog als Information und in der Info von diesem Podcast in iTunes. So, von Eloreo will ich euch ein Lied präsentieren. Dieses Lied heißt Ahí están, das heißt, dort sind die, und es ist recht cool. Also, bitte genieße es. Ahí están von Eloreo aus Buenos Aires, Argentina. Los colores. Ahí están, de El Orreo, von Buenos Aires, Argentina. Sind die nicht geil? Also ich weiß nicht, aber diesen Rhythmus, ich kann nicht aufhören, meinen Kopf zur einen und zur nächsten Seite zu bewegen. Ist einfach schön. Ist nicht hart, ist eigentlich ganz mild, aber manchmal braucht man sowas auch, oder? Also gut, von denen werden wir bestimmt mehr haben in den nächsten Sessionen, sagen wir. Es wird lustig sein. Und diese Leute sind super. Gut, jetzt, ich wollte euch kommentieren, dass ich vielleicht heute ein bisschen merkwürdig klinge. Und zwar, weil ich habe heute schon zwei Sendungen aufgenommen, auf Spanisch und auf Englisch. Und jetzt mache ich Deutsch als letztes und ich bin müde, ey. Aber weißt du was? Je länger ich diese Lieder höre, desto mehr genieße ich die. Es ist unglaublich. Es ist toll. Und das nächste Lied, das wir haben, ist auch toll. Das ist keine Gruppe, sondern ein Typ aus Mexiko, aus Mexiko-Stadt. Ich sag nicht Mexico City, weil das noch nicht deutsch ist. Tut mir leid. Also aus Stadt von Mexiko, genau übersetzt. Und dieser Typ ist wirklich gut. Ich habe von ihm 13 Lieder und es ist so schwer zu entscheiden, welches Lied ich spielen sollte. Aber dann habe ich mir gesagt, naja, spiele die doch alle. Keine Angst, nicht heute. Aber langsam werden wir alle 13 Lieder spielen, weil die alle sind unglaublich gut. Und jetzt von dieser Typ, der heißt Enrique Heinrich, kurz gesagt KIK, das ist KIK. Und er hat auch eine Website, ihr könnt es euch angucken, wenn ihr Lust habt. Es ist KIK. Minus Musik, also aber music.com. Und da kriegt ihr auch Links für andere Lieder und so, wenn ihr nicht warten könnt. Und von Kick habe ich dieses Lied hier ausgewählt. Es heißt Disfraz, das ist Kostüm. Und es ist ein sehr schönes Lied. Ein bisschen schneller und ein bisschen härter als das letzte Lied, das wir gehört haben. Aber gut, es ist ein tolles Lied. Also gut, von Kick aus Mexiko, Disfraz. Genieße es. Escondes la verdad de tus mentiras que otra vez me rescataron sin pensar de más. ¿Cómo y dónde brotan las palabras que me halagan disfrazadas de la química al besar? Dime dónde estás y dime que no te perdí. Dentro de este libro he perdido mucho brillo y parece que jamás regresaré por ti. Déjame te digo que contigo he podido encontrar mi cuerpo limpio para quiero y una lágrima se escapa delatándote. Mírame de frente y deja que el calor que sientes en el vientre te sacuda tu disfraz. Y dime dónde estás. Regalaré mis ganas si te vas. das, A Kick von Mexico. Ist das nicht super? Also, ich weiß nicht. Der Typ spielt Power Pop, ja? Hat andere Lieder, die ein bisschen punkmäßig sind und die sind alle gut. Komischerweise ich bin nicht wirklich ein Pop-Typ. Ich höre eigentlich relativ wenig Pop, aber wenn dieser Typ Pop spielt, es ist was anderes. Ich habe es genossen so sehr und ich bin fast jetzt ein Luftgitarre-Profi, ja, wenn ich diese ganze Musik höre. Ist doch super. Okay, von Kick habe ich hier ein Zitat, das ich aus seiner Webseite gelesen habe. Ihr könnt gerne euch selber angucken, aber es ist auf Spanisch. So, ich werde versuchen, das zu übersetzen, aber hasst bitte mich nicht, wenn ich es nicht schaffe. Ich habe heute absolut nichts gegessen und es ist schon 17 Uhr. Ich habe nur 4 Tassen Kaffee gehabt. So, ich ticke nicht so wirklich gut heute, nicht so richtig. So, die Übersetzung ist: Ich kann mir die Inspiration nicht wegnehmen, so ungefähr, sagt der Mann. Ist etwas Natürliches, das fällt auf mich. Das führt mich, wenn die Sachen nicht so toll gehen, im Musikwelt. Ist jenes Gefühl, das lässt mich spüren, dass ich das Richtige mache. Ich weiß, dass ich geboren bin, um Musik zu machen. Ich bin voller Energie, wenn ich schreibe, aufnehme oder spiele. Okay, so ungefähr. Und ich weiß nicht, auf Spanisch klingt es bestimmt schöner. Es ist sehr poetisch von jemand, der ist eigentlich, er hat seine ganzen Lieder im Internet, der, soweit ich weiß, hat kein CD. Und man kann einfach zu seiner Website gehen, die Musik herunterladen, er freut sich, er macht es nicht für Geld, er macht es nicht für CDs, er macht es nicht für Ruhm oder so, er macht es nur, weil er die Musik liebt. Und weil wir die Musik lieben, das gefällt mir. Von Kick werden wir auch später viel mehr hören. Bleibt dabei. Jetzt das dritte Lied, das ich euch präsentieren will, ist aus meinem Vaterland. Eigentlich in Venezuela sagen wir, dass Venezuela eine Frau ist. Also man müsste sagen Mutterland. Venezuela ist ein schöner Name für eine Frau. So, aus Caracas, der Hauptstadt, haben wir jetzt eine Gruppe namens Squadron Mete la Pata. Das werde ich auch nicht übersetzen. Und also ich könnte es einfach nicht. Und diese Leute, die spielen so eine Mischung zwischen Punk, Rock, ein bisschen Ska und ein bisschen Raga noch dazu. Die sind recht gut, ein bisschen härter, um die Stimmung ein bisschen schneller zu machen, werden wir von Squadron Mete la Pata das Lied Entuque hören. Entuque ist einfach nicht zu übersetzen. Frag einfach nicht, okay? Gut. Von Squadron Mete la Pata aus Caracas, Venezuela, Entuque. Pasa de la vida más y más toda la policía del abuso de autoridad, del maltraqueo perpetuo contra los ciudadanos. Hey, vamos a ver cómo podemos hacer. Págame un café o dame para la sopa. Ayúdame con algo y olvidamos esta rocha. Que carajo, tengo que bajarme de la mula. ¿Por qué? Por ti licito de nota. No me agarrarán, no podrán nomás. No lo lograrán, no podrán jamás. ¡Hijos de puta! ¡Cuidado, que salga! ¡Para que hay una cabana! ¡Cuidado, que salga! ¡Nos quieren matraquear! ¡Cuidado, que salga! ¡Escaletas de esa vaina! ¡Cuidado, que salga! ¡No seas boleta! ¡Por eso no! ¡Dile no! ¡A la policía no! ¡No me agarrarán! ¡No podrán nomás! ¡No lo lograrán! ¡No podrán jamás! ¡No hijos de puta. Escuadrón mete la pata en Tuque. Balas fiscal. Ja. Dieses Lied ist ein Lied, das vielleicht den Europäern nicht so wirklich zu verstehen ist. Es geht um, vielleicht habt ihr ja bemerkt, ganz am Anfang des Liedes, es gibt da Sirenen von der Polizei. Es geht um die Polizisten, die normalerweise als ganz üblich ist, einen stoppen auf der Straße, wenn man fährt oder so, einfach um Geld von dir zu bekommen. Alcabala, das schreien sie da oft, das bedeutet so Kontrollpunkt. Und da ist, wo normalerweise junge Leute gestoppt werden, und wenn die Polizisten denken, dass der ein bisschen Kohle dabei hat, dann versucht man denen zu sagen, naja, wo sind deine Dokumente? Und wenn er alles da hat, dann erfindet man irgendwas, nur um ein bisschen Kohle von denen rauszukriegen. Und das ist wirklich ein Problem, weil sie sind bewaffnet und so weiter. Und es ist eine Situation, die sehr, sehr aktuell ist in Venezuela und in vielen anderen südamerikanischen Ländern. Ich glaube, nur in Chile und Argentinien nicht so wirklich, aber trotzdem ganz stark. Und ein Südamerikaner würde sich ganz, ganz stark identifiziert fühlen mit diesen Liedern. Und wenn du kein Wort verstehst, es ist sowieso geil. Meine Finger tun weh, weil ich so Holz-Schlagzeug mit dem Tisch gespielt habe. Und gut, dass das Lied relativ kurz ist, sonst hätte ich jetzt kein Zeigerfinger für meine Maus. Gut, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Naja, die Leute von Escuadrón Mete la Pata sind Pinguino, Emilio, Gabriel, Ogre und Gustavo aus Caracas, Venezuela. Diese Gruppe ist nur 2 Jahre alt, vom letzten Jahr erst, 2004. Und ich glaube, sie haben das zu Hause aufgenommen oder sowas. Die Qualität ist nicht perfekt, aber trotzdem super geil. Jetzt gehen wir weiter mit unserer letzten Gruppe von heute Abend. Diese Leute sind einfach genial. Ich bin total stolz drauf, dass ich euch diese Gruppe präsentieren kann. Sie heißen Running Potatoes, ja? Also rennende Kartoffeln auf Englisch. Und die kommen aus Buenos Aires, Argentinien. Diese Leute sind ziemlich bekannt und haben schon ein CD, und die Lieder, die ich jetzt habe, sind vom nächsten CD, also von der nächsten CD, die noch nicht zu kaufen ist. Es kommt raus erst in ein paar Tagen, am 22. November, und nur in Argentinien, ja? Also dieses Lied, das ich jetzt euch spielen will, hat niemand nirgendwo, und nur die Leute, die gepodcast hören und die andere Versionen auf Spanisch und Englisch, sind die einzigen, die es hören können. Und das macht mich total stolz, weil das Lied ist geil. Das neue Album heißt Brainless, also Gehirnlos. Und ich habe dieses Lied, ich habe mich für dieses Lied entschieden, weil es auf Spanisch ist, und heute wollte ich nur spanische Sachen spielen. Aber in einem nächsten Programm werden wir das Titellied spielen, Brainless. Da werde ich nur englische Lieder spielen, also Lieder auf Englisch. Und beide Lieder sind genauso gut. Diese heißt Te Equivocas. Das bedeutet, da bist du falsch oder sowas. Da machst du einen Fehler. Und es ist super, es ist super. Aufpassen, das ist gefährlich für deinen Hals. Bewegst nicht so stark, ja? Besonders dein Kopf oben und hinten, gefährlich. te equivocas von, wie heißen die nochmal? Running Potatoes. Diese Leute nehmen jetzt die neue CD auf mit Los Pericos. Das ist eine sehr, sehr bekannte Gruppe aus Argentinien, die ist überall in Lateinamerika bekannt. Ich hoffe, ich bekomme auch was von denen und dann habt ihr eine Idee, in welche Richtung das Ganze geht. Ah, das Lied ist einfach total geil. Ich liebe es. Und das andere Lied ist ein kleines bisschen besser. Er wird es auch total mögen, wenn ich es für euch spiele. Eigentlich, was wollte ich noch sagen von diesen Leuten? Ja, okay, wenn ihr in Argentinien seid und komischerweise unsere Show auf Deutsch hören, sie haben ein paar Konzerten nächste Woche und übernächste Woche, aber ich glaube, das interessiert euch nicht so sehr. Wenn ihr aber Interesse daran hättet, dann einfach ihre Website angucken, das ist runningpotatoes.com.ar von Argentinien. I love this job. Okay, Leute, das war unsere Show für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr habt es so sehr genossen wie ich. Fragen oder Kommentare könnt ihr mir gerne zu podcastjando@gmail.com senden. E-Mails von Produzenten und Labels sind auch immer willkommen. Mehr Info findet ihr im Blog vom Show. Das ist gepodcast.blogspot.com. Bitte merkt euch, dass gepodcast mit K geschrieben wird. Aus dem 6 Wochen alten Kaffeering bei deinem Mausbad. Das war Gepodcast mit Paul Álvarez Lüblich. Y ya saben, pórtense mal, pásenla bien. Chao.